Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Zwischenfolge 6a. Der TJ hattet eilig. Der muss euch was erzählen. Darum bekommt er jetzt und hier die Gelegenheit. Ohne Extro. Tja, eigentlich wollte ich dieses Thema noch an den Podcast vom nächsten Wochenende hängen. Doch, das erschien mir zu spät. Es brennt mir auf der Seele. Ich muss es raushauen. Also komme ich einfach jetzt damit. Wie ich bei Twitter las, deaktivieren die Blümchen und auch einige andere Geocacher ihre Caches aus hygienisch-koronalen Gründen. Ernsthaft? Da liegt eine Dose im Wald, ist dem Unbild der Natur ausgesetzt und gegebenenfalls als althergebrachter Tütencache sogar ein waschechtes Kleinbiotop. Daran kann kein Cacher etwas ändern. Vielleicht ist es aber auch nur ein Pettling. Wer weiß das schon. Jetzt kommt Paul Schmirulanski, seines Zeichens Scheißdraufkescher, und nutzt die Gelegenheit, die Dose zu suchen. Schließlich sind ja alle anderen Kescher brav zu Hause, weil Mutti darum bat. Das mag sich jetzt möglicherweise ein bisschen abfällig oder despektierlich anhören, ist es aber nicht. Mutti bittet ja nicht ohne Grund darum. Und das ist in meinen Augen auch sinnvoll. Aber kommen wir zurück zum Text. Was Paul nicht weiß, vorgestern war mir ist vor nix fies 24 an der Dose. Die hatte Tuberkulose, aber davon ist zum Glück nichts auf der Dose gelandet. Die Schweinepest von der Wildsau am Abend macht Paul und Menschen im Allgemeinen zum Glück nix, und so kommt er fast unbeschadet zu seinem Fund. Nur fast, weil er sich dummerweise eine Zecke eingefangen hat. Er hat sie zwar frühzeitig rausbekommen und darum keine Borrelien abgekriegt, aber den FSME-Erreger hat sie schon beim Biss übertragen. Darum wird Pauls Gehirn in ein paar Tagen Matsch sein. Darum ist es auch nicht schlimm, dass er ein Ei des Fuchsbandwurms gegessen hat. Das hatte mir ist von nix fies 24 irgendwo beim Grabbeln im Gebüsch aufgenommen und unwissentlich an die Dose geschmiert. Von dort gelangte es an Pauls Zeigefinger und beim Anlecken des Fingers zum Umblättern des Logbuchs in den Mund. Aber bevor sich der Bandwurm entwickelt, ist Paul in der Kiste, wegen der FSME, zur Freude der anderen Würmer. Geocaching ist eben keine ungefährliche Sportart. Dabei kann man sterben. Genau wie von Corona. Der Virus kann nach derzeitigen Erkenntnissen auf Kunststoffoberflächen bis zu 6 Tage überleben. Fuchsbandwurmeier 1 Jahr. Tollwut? Keine Ahnung. Auch Fledermäuse können unangenehme Krankheiten übertragen. Durch Kot. Und man glaubt gar nicht, wo der sich überall finden lässt. Ich denke daher, wer wegen Corona seine Dosen deaktiviert, handelt etwas kurzsichtig. Vielleicht, um sich mit blindem Aktionismus zu profilieren. Die Risiken, die ein Cache in freier Natur oder in Lost Places bereithält, sind mannigfaltig und beschränken sich nicht auf den Sucher. Beispiel Fuchsbandwurm-Eier an Händen, Trinkflaschen, Rucksack oder Asbest in Haaren oder Klamotten, die gegebenenfalls aufs Kind übertragen werden. Merke: Ihr müsst in Zeiten von Corona nicht cachen, bleibt einfach zu Hause. Aber wenn es gar nicht anders geht, sucht Dosen, die lange nicht gelockt wurden. Nehmt Handschuhe und verwendet nach dem Ausziehen derselben Desinfektionsgel. Da muss nichts deaktiviert werden. Aus welchen Gründen auch immer. Weil wer der Ansicht ist, dass man sich bei einer Dose irgendwas holen könnte und das als Owner nicht möchte, der sollte meines Erachtens einfach mit dem Legen aufhören. In diesem Sinne, bleibt gesund. Der TJ.